gefallen bist. Herausgerissen aus dem Kreis deiner Freunde. Der Platz in unseren Herzen ist nun für immer leer. Wir vermissen dich unendlich viel. Das ist nicht fair. Bei dir, du bist stets unter uns.